rufe zu Gott früh am Morgen, bete am Mittag zu ihm, steh unterm Kreuz auch am Abend, im Beten da liebe ihn. Steh unterm Kreuz auch am Abend, im Beten da liebe ihn. Gott hört dein Beten am Morgen und auch zur Mittagsstund. Gott nimmt beim Beten die Sorgen, tut seinen Willen kund. Gott nimmt beim Beten die Sorgen, tut seinen Willen kund. Jesus kann früh morgens kommen oder zur Mittagszeit. Warte auf ihn auch am Abend, sei alle Zeit bereit. Warte auf ihn